genießen. Keiner wird sie hier vermissen. Die denken wohl, sie könnt für immer ihr Leben. Doch da werdet ihr ein Wörtchen bereden. Deutscher will leben und die untergehen. Deutscher will leben und die untergehen. Deutscher will leben und die untergehen. Deutscher will leben, das werdet ihr sehen. Vielen Jahren mit schweren Stiefeln und kurzen Haaren. Ihr habt euch ein Ziel gesetzt, doch eure Ehre wird oft verletzt. Ihr seid jetzt für immer da. Deutsches Skinhead ist doch klar. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben, das werdet ihr sehen. Musik und deutscher Kraft habt ihr euch wieder aufgerafft. Sie zu bekämpfen war zwar schwer, doch ihr hattet das stärkere Heer. Nun beherrscht ihr die dunkle Nacht. Siehlen, siehlen, die deutsche Kraft. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben und nie untergehen. Deutscher will leben, das werdet ihr sehen. Sie denken wohl, sie können für immer hier bleiben. Doch dann kommt der Tag, da werden sie wissen. Keiner wird sie hier vermissen. Sie denken wohl, sie können für immer hier leben. Doch da werdet ihr ein Wörtchen mitreden. Deutschland will leben und die untergehen. Deutschland will leben und die untergehen. Deutschland will leben und die untergehen. Deutschland will leben, das werdet ihr sehen. Deutschland will leben und nie untergehen. Deutschland will leben und nie untergehen.